Übungstest zur Vorbereitung auf die Prüfung Start Deutsch 2. Aufgabe 2. Hören Sie 5 Radioansagen und kreuzen Sie die richtige Antwort an. Es sind manchmal auch mehrere Antworten richtig. Sie hören jeden Text nur einmal. Hören Sie zuerst das Beispiel. Und hier ist Ihr Abend bei der ARD. 20.30 Uhr Tagesschau. 21 Uhr, Der Planet und wir, eine populärwissenschaftliche Sendung mit aktuellen Themen. Ab 22.15 Uhr, Deutschland singt, die beliebtesten Volkslieder aus Bayern. Aufgabe 1. Und nun die Wettervorhersage für das Wochenende. Am Samstag bleibt es sonnig, mit angenehmen Tagestemperaturen zwischen 21 und 25 Grad. Das schöne Wetter können wir auch am Sonntagvormittag genießen, aber ab dem Spätnachmittag wird es wieder kühler. Die Temperatur sinkt bis 18 Grad und im Norden wird es regnen. Aufgabe 2. Verkehrsmeldungen für Frankfurt und Umgebung. A3 Frankfurt Richtung Köln, zwischen Dreieck Dernbach und Ransbach. Die linke Spur ist wegen eines Unfalls blockiert. 3 Kilometer Stau. A8 Karlsruhe Richtung Frankfurt, zwischen Karlsruhe Mitte und Bruchsal, Baustelle, 8 Kilometer Stau. Aufgabe 3. In unserer heutigen Sendung möchten wir Ihnen eine neue Zeitschrift vorstellen. Die Zeitschrift heißt Charlotte und behandelt Themen, die vor allem Schülerinnen und Schüler zwischen 14 und 18 interessieren werden. Zum Beispiel enthält sie nützliche Informationen über Studium und Karriere, spannende Psychotests und einfache Kochrezepte. Aufgabe 4. Spielen Sie bei unserem Gewinnspiel mit und gewinnen Sie eine der folgenden Reisen: Wellnessurlaub auf einer Insel im Adriatischen Meer mit Übernachtung in einem 5-Sterne-Hotel oder Luxusurlaub am Schwarzen Meer in der Nähe von Istanbul. Mit Schifffahrt, traditioneller Massage und Musikabenden. Aufgabe 5. Der österreichische Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur, Karl Schmidt, ist heute Nachmittag zu einer 2-tägigen Besprechung nach Paris geflogen. Schmidt und sein französischer Kollege wollen über die Berufschancen junger Menschen in der Europäischen Union diskutieren.